Sinbad kommt, hat Salz im Bad. Sinbad spricht, das war die Fahrt. Lust und Schmerz waren hart gepaart, so wie Meer und Strand. Sterne spreu sie, ich entflieh. Such ein Land, such nicht Magie. Wer nur treibt, der findet's nie, dieses Land. Das Wunschlaufs Gicht zerstäumt im Licht, wenn Sinbad spricht. Er spricht ja manchmal wahr, ich ein Fass voll Kaviar. Und die Frauen erbebten gar, wie beim Mord der kam. Aber wer erträgt eine Frau, die nur sich regt? Ist ihr Mond wie Geld geprägt, was bleibt da? Das Mundschlamms Gicht zerstäumt im Licht, wenn Sinbad spricht. Wenn Sinbad spricht. In der Flut seiner Flossen stich, aber tötet dich, Glut frisst Glut. Aus den Wäldern lock, knöpft mein Blut. Wenn dem Vogelrock ich mein Herz inbrock, ist das Mut. Immerhin, es glänzt das Meer, so als ob's ein Spiegel wär. Er beflut die Wiederkehr, bin zum Fest am Strand. Torheit, viel, viel Eitelkeit übertrieb ich meiner Zeit. Als ich aus den Wolken fiel, fand ich Land. Das Mundschlamms Gicht zerstäumt im Licht, wenn Sinbad spricht. Wenn Sinbad spricht.